Acht die Gesellschaft Girone, später Gnome et Rhône. Louis Ferdet, Ingenieur und Absolvent der Hochschule für Kunst und Handwerk, begann ab 1912 mit einem selbstentwickelten Umlaufmotor, dem Le Rhône, mit den Gnome-Motoren zu konkurrieren. Dieser Motor ist vor Ihnen ausgestellt. Mit technischen Eigenschaften ähnlich denen des Omega war er jedoch zuverlässiger und verbrauchte weniger Öl und Kraftstoff. Diese Rivalität dauerte bis 1915 an. In diesem Jahr forderte der französische Staat die Firma Gnome auf, Le Rhône zu übernehmen, um die Gesellschaft Gnome et Rhône zu gründen, deren Generaldirektor Louis Ferdet wurde. Die hinter ihnen ausgestellten Motoren zeigen die damaligen Leistungssteigerungen. Innerhalb von 5 Jahren vervierfachte sich die Motorleistung und überschritt während des Ersten Weltkriegs 200 Pferdestärken, Beispiele von Flugzeugen, die mit diesen verschiedenen Modellen ausgerüstet waren, sind auf dem Wandgemälde rechts dargestellt. Von 1000 Motoren pro Jahr im Jahr 1914 stieg die Produktion 1918 auf 1000 Motoren pro Monat. Insgesamt wurden in Frankreich mehr als 20.000 Gnome et Rhône Motoren hergestellt. Zählt man die in Lizenz produzierten Motoren hinzu, rüstete das Unternehmen nahezu ein Drittel aller im Ersten Weltkrieg eingesetzten Flugzeuge aus. Am Ende dieser Galerie, auf der linken Seite, beachten Sie auch den Hispano Suiza V8-Zylindermotor, den Hauptkonkurrenten von Gnome et Rhône. Zusammen motorisierten diese Firmen mehr als die Hälfte der Flugzeuge des Großen Krieges.